oder Pulver verdampft in Zusammen, haltet sie auf Zeug. Zur Attacke ging der Schlag auf Schlag, du und er mussten bringen uns der Sieg. Los, Kameraden, frisch und geladen, sonst für die Schlacht vor sich. Nach dem Kampfe geht das ganze Regiment. Thank you.